WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir beginnen wie immer montags mit einer freien Themennacht. Ihr könnt also gerne anrufen, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Die Stimme ist ein bisschen heiser, ich bitte das zu entschuldigen, aber ich werde es schon hinkriegen. So, die erste Anruferin heute Nacht heißt Helen und Helen ist 61. Ja, schönen guten Tag, Domian. Hallo Helen. Erstmal wünsche ich dir gute Besserung. Dankeschön. Das ist das Erste, was ich dir wünsche. Danke, danke. Ja, ich habe ein kleines Problem. Ich habe vor gut 10 Jahren Pornos gedreht. Das heißt Amateurvideos, aber in einem Studio. Nicht irgendwie privat zu Hause, sondern direkt in einem Filmstudio. Und professionell. Was sagst du? Professionell. Jein. Ich habe nur insgesamt 8 Filme gemacht. Okay. Aber jetzt habe ich das Problem, einer von meinen Nachbarn hat einen Film von mir im Internet gesehen. Mhm. Und hat dann weitergesucht, hat 3 Stück gefunden und hat natürlich das in allen bekannten Nachbarschaft breitgetreten. Und erzählt, was ich nun gemacht habe. Und naja, jetzt werde ich natürlich gemieden und Und seine Tochter hat in einem Kosmetikstudio diese Filme auf einem Chip auch dann dort vorgezeigt und hat den Chip dort gelassen, dass also auch sogar die Kunden das gezeigt bekommen haben und dadurch hat meine Freundin, die nichts mit Video oder besser gesagt Internet zu tun hat, das auch rausbekommen. Aber die zeigen in einem Kosmetikstudio Pornos? Ja. Wer quiekt denn da im Hintergrund? Das war meine Katze. Das war die Katze. Sorry. Wieso hast du vor 10 Jahren Pornos gedreht? Ja, das war ja Neugierde in dem Sinn, Selbstbestätigung etc. Ich habe Fotos machen lassen von einem Fotografen für meinen Mann zum Geburtstag und mit Dessous, mit allem drum und dran. Ja. Aber der sagte dann, hör mal zu, du kommst so natürlich rüber, hast du nicht mal Lust. Und da habe ich gesagt, naja, okay, muss ich erst mit meinem Mann sprechen, Schauen wir uns mal an. Und der Mann wollte, der Mann hat gesagt, mach mal. Ja, wenn du willst, mach. Was ja schon ungewöhnlich ist, dass der Mann das sagt. Er hat ja auch ab und zu mal mitgemacht. Ach so. So ist es ja nicht. Ich habe ja nicht nur mit Fremden gemacht. Mann hat auch mal mitgemacht. Ja. Was für eine Art von Pornofilme waren das? Ganz normale, in dem Sinn mit Themen. Das heißt, man bekam ein Thema gesagt, zum Beispiel Poppen für die Miete. Das heißt, da musste ich dann als Schuldnerin meine Mietschulden abfeiern. Verstehe ich schon. Also Poppen für die Miete war sicher ein Renner. Und was oder es war dann auch so ein Inzestfilm, das hieß dann Mutter mit Sohn etc. Mhm. War aber nicht, das sind alles Darsteller, die Spaß an der Lust hatten. Mhm. Ja. Hast du noch einen Titel? Was kam jetzt? Dann war mal im Altenheim. Da habe ich dann eine Bewohnerin gespielt, die einen Kreislaufkollaps hatte und sollte dann auf dem Flur mich bewegen. Mhm. Und dann habe ich dann eben für den Kreislaufkollaps mit dem Pfleger ein bisschen Training gemacht. Ich verstehe. Diese Filme, wo sind die denn und wie sind die damals dann vermarktet worden? Ja, mir hat man gesagt, die eigentlich nur in die Videothek reingehen und dass das DVDs wären. Naja. Und ich habe nie damit gerechnet, dass die ins Internet kommen oder Was hast du pro Film bekommen? Das waren höchstens 150 Euro. Wie bitte? Das ist nicht viel. 150 Euro? Und wie lang war so ein Film? Der lief, also je nachdem, wie es abgedreht worden ist, 20 bis 30 Minuten. Gut, 20 bis 30 Minuten lief er. Das heißt, wie viel Aufnahmezeit hattet ihr? Ja, das war dann mal, dass man ein, zwei Stunden im Studio war. Mhm. Na, es kommt so. Ja dann auf die das Stehvermögen von dem Partner auf an. So, jetzt bist du, damals warst du eine 50-jährige Frau. Ja, ich sehe aber nicht aus wie 50 oder ich sehe auch. Natürlich, du sahst wahrscheinlich fantastisch aus, 35, darum geht's aber nicht. Du warst eine erfahrene Frau. Ja. Und dann wunderst du dich, Helen, dass das jetzt in die Öffentlichkeit explodiert ist, allein wenn es schon in der Videothek nur stand. Ja. Heißt ja, das, ja. Das ist öffentlich. Ja, ja. Das heißt, ich habe nicht jeder... früher nachgedacht. Aber hör mal. Ich war geschmeichelt in dem Sinn und... Weißt du, wenn das einem jungen Mädel passieren kann? Ja. Passiert, dann sagt man doch, naja, kann passieren, aber doch nicht eine erwachsene Frau, Mann. Ja, ja. Und jetzt hast du den Salat. Ja, jetzt habe ich den Salat. Aber kann man das Ganze nicht irgendwie aussitzen nach der Mutter? Na Gott, ja, die haben nicht ihren ersten Pornofilm gesehen, die beruhigen sich auch schon wieder. Ich hoffe es. Du kannst es ja nicht rückholen. Wie bitte? Du kannst es ja nicht zurückholen. Es ist in der Welt und jetzt musst du es aushalten, was für einen Unsinn du damals gemacht hast. Ja. Ja. Warum hast du dann nach diesen 10 Filmen aufgehört? Weil ich keine Lust mehr hatte. Mhm. Das war, ich hatte dann mal mit einem Profi gedreht und das ist dann ein ganz anderes Drehen und da habe ich den Spaß verloren. Ich glaube, die haben dich ganz schön über den Tisch gezogen. Das kann sein, also, aber es sind alle Darsteller, die auf die Amateur-Videos dort machen. Mhm. Das sind alles private Ehepaare oder Frauen oder Männer, die da sich zur Verfügung stellen. Die haben alle nicht mehr bekommen. Nochmal zu dieser Arbeit. Du hast ja vorher nie dergleichen gemacht. Nein. Davon gehe ich aus, dass du niemals. Nein. Sonst bin ich ein artiges Mädchen. Wie war denn das dann für dich, wenn du dein ganzes Leben noch nie so eine Erfahrung gemacht hast, dann vor einem Kameramann, da waren ja noch andere Leute dabei, dich dann so komplett intim zu zeigen? Ja, wie war's? Natürlich erstmal aufregend und aber man, wenn man dabei ist, vergisst man nach auf einmal alles. Hat es am Anfang auch Spaß gemacht? Der erste Film, nein. Also gar nicht? Gar nicht. Aber ich habe so eine gute Rückmeldung bekommen und die haben also gesagt, dass ich also so natürlich rüberkomme, so glaubwürdig, dass das also nichts Gestelltes bei mir ist oder irgendetwas. Und naja, okay, wenn man geschmeichelt bekommt, denkt man ja, okay, dann machst du noch einen und noch einen. Und ich glaube, die haben dich bei der Eitelkeit gepackt. Ja, wahrscheinlich. Hättest du das 20 Jahre vorher auch gemacht? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weißt du, was ich glaube? Das war eine Selbstfindung oder irgendetwas. Nein, ich frage mal was Provokatives. Du warst damals 50 Jahre alt. Wenn die Menschen 50 werden, gibt es so eine Art mittlere Lebenskrise, Midlife Crisis. Na, kann sein. Ne? Auch, ja, kann sein. Frauen vielleicht noch eher als Männer, dass sie Angst haben, ich bin nicht mehr attraktiv und komme ich noch an. Und dann kommt plötzlich jemand und sagt zu dir, Mensch, sie sehen sensationell aus, sie sehen geil aus. Sie sind eine richtig tolle Frau für sowas. Vielleicht hast du dich dadurch auch locken lassen. Das kann sein. Ja. Da kann ich dir recht geben, ja. Ja. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf deine Beziehung zu deinem Partner gehabt? Nein. Bist du mit ihm heute noch zusammen? Ja, immer noch zusammen, ja. Was sagt der zu der ganzen Misere? Der ist natürlich genauso erschrocken und erbost wie ich auch, ne? Also so ist es nicht. Gab es denn besondere Rückmeldungen von Leuten, die das gesehen haben, dass die dich in einer besonderen Weise angesprochen haben und reagiert haben? Ja, natürlich habe ich zwei, dreimal eine Rückmeldung bekommen. Das war zum Beispiel, wir waren in Berlin auf der Venus gewesen als Zuschauer. Mhm. Und da wurde ich von einem Filmer von Beate Use angesprochen. Ach guck. Da bist du eine kleine Berühmtheit schon. Ich war stolz gewesen, dass man mich also erkannt hat. Also ganz ehrlich, es waren zigtausend Zuschauer oder besser gesagt Besucher dort. Und dass er mich da angesprochen hat. Und ja. Also ich glaube, das musst du jetzt aushalten, da musst du durch. Ich bin aber guter Dinge, dass die Sache relativ schnell vom Tisch sein wird. Du weißt ja auch gar nicht, wo die überall so gezeigt werden, die Filme. Weltweit. Ja klar, sicher, wenn sie im Internet sind. Weltweit, ja. Ist eigentlich dein Mann in der Gegend, gerade im Zimmer sogar? Ja. Ja? Kann ich mit dem mal ein Wort reden? Er wollte eigentlich nicht mit dir reden. Gut, da will ich ihn auch nicht bedrängen. Das, nein, machen das wir auch nicht. Okay. Liebe Helen, ich würde sagen, nie wieder Pornos. Nein. Auch? Ich gucke auch selten mehr Pornos an. Warte, er möchte doch mit dir kurz sprechen. Na super, das ist ja toll. Dann verabschiede ich mich mal von dir, Helen. Ja, alles klar. Danke und gute Besserung. Ne? Dankeschön, auch. Vielen Dank. Guten Abend, Domian. Ja, ich spreche mit dem Partner von Helen. Wie ist dein Name? Egon. Richtig. Wie siehst du die ganze Sache denn, Egon? Ja, dass das auf diese Art mal rausgekommen ist, da hat man sich natürlich nie solche Gedanken gemacht. Was mich wundert, dass ihr da so blauäugig rangegangen seid. Ja. Ne? Ja. Denn vor 10 Jahren war das ja auch schon klar, dass es im Internet alles explodiert und dass alles Mögliche reingestellt wird. Ja, aber man hat gesagt, immer gut, man ist ja kein berühmter Mensch. Trotzdem, Porno. Wenn Leute in Hamburg sind, die kennen uns ja nicht hier, wo wir jetzt wohnen, zum Beispiel. Schämst du dich jetzt, auf die Straße zu gehen? Nein. Nee. Nein. Hat dich denn persönlich auch schon mal jemand angesprochen? Nein. Aber du hast ja bei dem ersten Film, so habe ich es gerade verstanden, mitgemacht, ne? Nein, ersten Film nicht. Aber du hast bei einem Film mitgemacht? Ich habe bei einem oder zwei habe ich mitgemacht, ja. Wie, darf ich fragen, wie alt du damals warst? Mitte 50. Ja. Wie war das für dich dann, vor einer Kamera loszulegen? Wie war das? Nervös. Mhm. Die das gefilmt haben, die haben das so gut rübergebracht, dass man im Prinzip diese Nervosität gar nicht weggewischt haben. Verstehe. Man hat die Kamera nicht mehr gesehen. Und mit dem Standvermögen, wie ging das? Ja, das ging. Das ging. Also alles im grünen Bereich gewesen. Ja. Lieber Egon, ich habe gerade zu der Helen schon gesagt, ihr müsst es jetzt aushalten. Ne? Das, ja. kann man ja nicht löschen. Man kann es nicht aus dem Internet auslöschen. Das ist richtig. Das ist jetzt das ist da richtig. Und ich glaube, ich habe es gerade gesagt, dass sich die Sache auch dann sicher nach einer gewissen Zeit erledigen wird. Ich werde vom Winde verweht. Ja. So, genau. Und auch an dich der gute Rat, keine Pornos mehr. Ist klar, nee, das ist Schluss damit. Das ist Schluss damit. Lieber Egon, danke, dass wir auch kurz reden können und schöne Grüße an deine nette Frau nochmal. Gut. Tschüss. Ich bedanke mich oder wir bedanken uns. Sehr gerne. Gespräch. Und gute Besserung bei dir. Ich finde es auch nicht so schlimm, was ihr da gemacht habt. Die sollen sich nicht so anstellen, die Leute. Tschüss. Tschüss, ciao. 0800 220 50 50. So erreicht ihr uns. Morgen übrigens sind wir nicht im Fernsehen. Wir sind nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich im Radio bei 1 Live. Und unser Thema übermorgen heißt Doppelleben. Näheres dazu gleich. Hier ist Jan. Jan ist 31. Guten Morgen, Jan. Guten Morgen, Domian. Hallo, Jan. Um was geht's bei dir? Mein Thema ist heute, ich habe die Sendung gesehen von Günter Wallraff. Da ging es um Pflegeheime. Lief heute, habe ich nicht gesehen. Ich vermute mal, dass er da viele Missstände aufgedeckt hat. Und das war nicht zu knapp, was dort gezeigt wurde. Und ich sag mal jetzt ganz ehrlich, jetzt kriegt man richtig Angst vorm Altwerden oder überhaupt in ein Pflegeheim irgendwann im Alter gehen zu müssen. Was hat dich besonders schockiert? Der Umgang vom Personal mit den Menschen dort im Pflegeheim. Wie sind die damit umgegangen? Teilweise wirklich unmenschlich. Also es war ganz, ganz schlimm. Also Ich kann Filme gucken und alles sonst was, aber in dieser Reportage, da sind mir echt die Tränen gekommen. Das war ganz, ganz schlimm. Hast du eine Situation, die dir besonders zu Herzen gegangen ist, die du uns mal erzählen kannst, die das nicht gesehen haben? Dass dort eine Frau in der Nacht vom Bett gefallen ist und das Personal erstmal Fotos gemacht hat, wie die Frau verdreht am Boden mit der Decke lag. Da hat das Personal Fotos gemacht? Erstmal Fotos und hat sich darüber lustig gemacht, wie die Frau verdreht am Boden lag. Mhm. Wie lange haben sie die Frau liegen lassen? Das wusste ja gar keiner, wann sie aus dem Bett gefallen ist. Sie haben sie erst am nächsten Morgen gefunden und das Erste, was die, also es waren zwei Pflegerinnen, die dort dann reingekommen sind und die haben sich erstmal lustig gemacht über die Fotos, die sie schießen konnten von dieser Frau. War die Frau noch bei Verstand, bei klarem Verstand? Okay, das konnte ich aus diesen Aufnahmen, die ich gesehen habe, nicht beurteilen, aber so wie man es gesehen hat, war es schon, also es war menschenunwürdig, erstmal so das Verhalten vom Personal. Ja. Und erzähl uns noch ein Beispiel. Was noch gewesen ist, das war gewesen, da war auch ein Mann gewesen, der wurde am nächsten Morgen gefunden mit blutunterlaufenden Augen. Mhm. Und die Person, das wurde erstmal gar nicht wahrgenommen so. Ja, da wurde gesagt, der ist irgendwie von sich aus gestürzt und im Nachhinein so hat sich rausgestellt, so wie die das geschildert haben oder die Gerichtsmediziner, das sich angeguckt hatte, der hat gesagt, der muss unbedingt auf den Kopf gefallen sein, dass das Blut in die Augen läuft. Also es war ganz, ganz, ganz, ganz widerwärtig zu sehen, wie das die Personal dort in dieser einen Pflegeeinrichtung mit den Menschen umgeht. Wie haben die das mit der versteckten Kamera gemacht? Na, es war eine Praktikantin, in Anführungsstrichen, die sich dort eingeschleust hat und die dann wirklich die ganzen Zustände aufgenommen hat. Ja, und die hat ja auch mit den, sag ich mal, mit den Patienten oder mit den, Kunden oder Patienten, die dort sind, hat sie auch gesprochen. Und da war auch teilweise wirklich schockierendes Material dabei. Mhm. Wie gesagt, ich habe das nicht gesehen, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich glaube auch, dass es in unseren Pflegeheimen große und schlimmste Missstände gibt. Und vor allen Dingen sind die Leute betroffen, die arm sind und die keine Verwandten haben, die regelmäßig dorthin kommen und das beobachten. Richtig, genau. Und da gebe ich dir recht, da hab ich auch, ist mir auch Angst und Bange, irgendwann mal in einem solchen Heim zu landen. Wenn man weiß, es kümmert sich von außen niemand um einen und man ist dann ja in den Händen dieser Leute, die das dann unter Umständen so falsch machen und so Menschen unwürdig machen. Deshalb würde ich auch fordern, dass mehr Überwachung vom Staat, hundertprozentig viel, viel mehr Überwachung vom Staat kommen würde und dass vielleicht einmal die Woche ein unangemeldeter Besuch von einer staatlichen Behörde einfach mal in jedem Heim stattfindet, unangemeldet. Ohne dass sie sagen, wir sind morgen da, wir kommen, die sind einfach stehen an der Tür und wir sind jetzt da. Es gibt wahrscheinlich, ohne dass die aufgehalten werden. Es gibt wahrscheinlich solche spontanen Besuche, aber viel zu wenige. Und ich weiß auch nicht, ob man die ankündigt vorher. Da bin ich jetzt nicht informiert. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass da viel zu wenig getan wird und dass auch zu wenig Personal da ist. Das war das Hauptproblem dort auch in der Reportage. Genau. Ist die Leitung dieser Pflegeanstalt, von der du gerade gesprochen hast, sind die konfrontiert worden mit den Aufnahmen? Es wurde, also währenddessen das so aufkam, dass eventuell jetzt was passieren könnte, wurde auch die Praktikantin gleich nach Hause geschickt, weil es gab da den Fall mit dem Mann mit den blutunterlaufenden Augen. Da wurde diese Praktikantin sofort nach Hause geschickt, damit sie gar keine Aussagen dazu tätigen kann, für den Fall, sie hätte ja was sehen können. Mhm. Ja. Hast du dich denn vorher mit dieser Thematik Pflege und Pflegeheime schon mal beschäftigt? Du bist ja noch recht jung, 31. Also mein Bruder arbeitet ja in einem Pflegeheim und ich weiß, dass es bei ihm ein bisschen anders läuft. Also da läuft das Humane alles ab und die haben auch die Zeit dafür, sich darum zu kümmern. Man muss immer, wenn man so etwas sieht, natürlich differenzieren. Natürlich gibt es hunderte von guten Pflegeheimen, wo die Leute auch nach bestem Wissen und Gewissen arbeiten. Aber es gibt, das haben wir hier in der Sendung ja auch schon gehört, eben doch viele, auch unter diesen vielen, auch noch viele schwarze Schafe, wo es eben nicht so gut läuft. Ich habe ja ein ganz, ganz, also wie gesagt, wird mich jetzt wahrscheinlich jeder hassen, wenn ich das sage. Ich habe eine ganz, ganz dumme Idee. Und zwar wäre es nicht möglich, alle Heime, jedes Zimmer, ich weiß, Deutschland, Überwachungsstaat, aber Kameraüberwachung einzuführen in den Zimmern, wo die Ämter stichprobenartig sich die Videos angucken können, ob das Pflegepersonal vernünftig umgeht. Das würde vielleicht auch dazu führen, dass das Pflegepersonal im Hinterkopf hat, ich werde jetzt beobachtet. Also, das ist gut gemeint, was du sagst. Aber das geht natürlich nicht, weil es auch die Intimsphäre der Heimbewohner natürlich eklatant stören würde. Natürlich wäre es eine wunderbare Überwachung, aber so weit geht es natürlich nicht. Aber ich weiß ja, aus welchem Hintergrund du das sagst. Letztendlich ist der Hintergrund mehr Überwachung, mehr spontane Besuche und strenge Strafen und mehr Personal. Das sind die Forderungen, die hinter all dem stecken. Genau. Und ich habe noch eine bessere Idee. Wie wäre es eigentlich, wenn Deutschland einführt ein Ehrenamt für junge Menschen, die sich für Alte einsetzen? Könnte man irgendwie nennen, sowas so wie Feuerwehr, Freiwillige Feuerwehr, THW hat das auch, weiß ich das, die JUFA, zum Beispiel Jung für Alt. Gibt es das in Pflegeheimen nicht schon? Es gibt es von Studenten irgendwie, die diesen Job irgendwie, glaube ich, so erlernen. Aber ich sag jetzt mal einfach für ehrenamtliche junge Menschen, die sagen, ich habe da 2-3 Stunden am Tag Zeit, könnte mich engagieren, möchte mich engagieren. Finde ich eine sehr gute Idee. Ich glaube, das kann man individuell kann man das auch machen. Ich habe einen Bekannten, der macht sowas. Aber wenn man das mehr organisieren würde, ist das natürlich eine gute Sache. Jan, ich nehme jetzt mal deinen Anruf zum Anlass, mal auch das Publikum zu fragen, welche Erfahrungen ihr mit Pflegeheimen und Pflegeanstalten habt. Vielleicht arbeitet ihr in einer solchen Anstalt. Vielleicht wollt ihr uns auch gerne anonym eure Erfahrungen schildern, gerne natürlich auch gute Erfahrungen. Oder vielleicht haben Angehörige etwas zu erzählen, die zufällig einen Missstand aufgedeckt haben. Also ruft gerne an, da können wir morgen, das können wir auf die ganze Woche auch verteilen, dass wir immer wieder drüber sprechen. Genau. Gut, Jan, dann danke ich dir für deinen Anruf und wir bleiben jetzt an dem Thema mal dran. Vielen Dank. Alles Gute, Jan. Tschüss. Dir auch, tschüss. Dankeschön, tschüss. Und schon geht's weiter mit der Ilse. Die Ilse ist 81. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Ilse, ich freue mich, dass du da bist. Und ich freue mich. So, liebe. Ich habe schon so oft versucht, durchzukommen. So, und jetzt haben wir beide uns. Ja. Um was geht's denn, Ilse? Ja, ich bin starke Raucherin. Ich rauche noch. Und jetzt ist das mit der Halsschlagader. Da, die setzen sich ja zu, ne? Großes Problem. Ja, ich habe Angst, das machen zu lassen. Hast du dein ganzes Leben lang geraucht? Ja, 60 Jahre. Dann kann man auch nicht mehr aufhören. Nein, ich sehe das irgendwie, es ist mein Tee und meine Zigarette, ne? Wenn ich damit aufhöre, dann, ich meine, das regeneriert sich nicht mehr. Wie viel rauchst du denn am Tag jetzt zur Zeit noch? Jetzt nicht mehr so viel, 10 so. 10? Und was in deinen Bestzeiten, wie viel hast du da geraucht? Ja, eine Packung wohl. Ja. Ja. Jetzt droht die Halsschlagader zu verkalken, sich zuzusetzen. Gibt es sonst noch gesundheitliche Probleme, die du schon hast wegen des Rauchens? Ja, ich habe mein rechtes Bein amputiert. Oh, das ist ja schon sehr heftig. Ja, das ist heftig. Das ganze Bein bis oben hin? Ja, überm Knie. Überm Knie. Mhm. Weil die Arterien sich zugesetzt hatten? Ja. Wann war das? Wie lange ist das her? Das ist vor 5 Jahren gewesen. Und auch danach hast du nicht gesagt, jetzt höre ich auf? Nein, ich habe wieder angefangen. Hast du sogar vielleicht im Krankenhaus noch angefangen? Nein, das ganz ist so schlimm war ich auch nicht. Naja, es gibt so Geschichten, wo die Patienten dann irgendwie rausrollen. Bein ist ab, aber raus und paff. Das kenne ich alles, ja. Jetzt ist die Sache mit der Halsschlagader, das ist gefährlich, glaube ich, ne, so eine Operation. Ja, ne, ich habe es auf SRF gesehen, Friedrichischen Rundfunk. Da haben sie es erklärt und haben die OP auch gezeigt, die Stelle natürlich verdeckt. Da haben sie es erklärt, wie es gemacht wird. Ne? Ja. Welche Risiken wurden dort beschrieben? Ja, passieren kann sonst was. Ne? Ja, ja. Aber du musst doch mit deinem Arzt darüber schon gesprochen haben, was der sagt, welche Risiken für dich bei so einer großen, das ist ja noch eine erhebliche Operation, bestehen. Ja, die raten immer zu, das machen zu lassen. Mhm. Nein. Und ich habe Angst, weil es mir noch so gut geht jetzt, ne? Unberufen, klopp, klopp, klopp. Ich mache alles alleine hier noch, ne? Ich lebe alleine, mache meinen Haushalt alleine. Meine Tochter kocht mal für mich, ehrlich. Ja. Ich kann ja waschen, ich kann saugen, ich kann kochen, ich kann ja alles machen. Hast du eine Prothese? Ja, die kann ich nicht tragen. Und wie kannst du dich dann, wie bewegst du dich dann? Ja, auf einem Bein kann ich ja aufstehen und dann natürlich festhalten. Ne? Ja, das war beschwerlich, so durch die Wohnung zu hüpfen auf einem Bein und da putzen. Nee, das mache ich gar nicht. Ich sitze im Rollstuhl. Ach so, du rollst dann durch die Wohnung? Ja, so einen kleinen Rollstuhl habe ich. Ach guck, und dann schaffst du es auch zu putzen und alles noch so zu machen? Alles, alles. Aber einkaufen macht die Tochter dann? Ja, Kleinigkeiten kaufe ich auch ein, aber große Sachen so, ne? Ja. Und deshalb, weil es mir deshalb so gut geht und da habe ich Angst, wenn mir da irgendwas bleibt und dann liege ich da womöglich. Ne? Was könnte denn nach Auskunft deines Arztes schlimmstenfalls passieren? Was ist das höchste Risiko? Hat er mir nicht so genau gesagt, also dass man eben stirbt, ne, auf dem OP-Tisch. Aber weißt du, das ist... Also ich weiß es einfach nicht, ob ich es machen lassen soll. Das ist der Haken. Gibt es denn keine so halbe Lösungen, also durch Medikamente? Ja, sie können, ja, Medikamente, blutverdünnende Medikamente kriege ich. Die kriegst du schon. Und wie, und wie stark ist das schon verkalkt? Wie eng sind die Gefäße? Oh, das fließt noch durch. Ich habe es ja gesehen. Das wird ja so, wie heißt die Operation, diese Untersuchung da. Ja. Das kann man ja sehen, wie weit das ist. Ne? Aber ich meine, der Arzt kennt dich. Du bist eine 81-jährige Frau. Ja. Und der rät dir, das machen zu lassen? Ja. Ich kann dir da natürlich keinen Rat geben, weil ich kein Arzt bin. Meine Tochter sagt auch, ich kann dir keinen Rat geben. Ja, aber ich verstehe dein... Das ist schief. Ich fühle sie sich schuldig, ne? Ja, ich verstehe auch deine Bedenken, dass du sagst, mir geht's ja jetzt noch so ganz gut, ich komme zur Rande und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht kriege ich bei dieser Operation einen Schlaganfall und bin danach im Pflegefall. Ja, das haben wir in der Nachbarschaft gehabt. Ne? Also muss ich mal noch sehen, wie ich damit klarkomme. Gibt es denn vielleicht eine schonendere Methode als gleich eine Operation? Kann man das vielleicht mit einem Katheter irgendwie... Ein Stent eingesetzt, das ist so ein Teilstückchen. Ja. Dann ist die Operation wohl nicht so groß. Ne? Ja, vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Ja. Hast du den Eindruck, dass du da in guter ärztlicher Beratung bist? Nein, ich bin bei meinem Hausarzt. Und da muss ich ja damit zum... Facharzt, ne? Ja, zu einem Neurologen, glaube ich, zunächst mal. Ja. Das würde ich an deiner Stelle mal machen. Der Hausarzt in Ehren, das mag ein guter Typ sein, aber ich würde mich auf jeden Fall auch mal an einen Facharzt wenden, dass der dir das mal richtig erklärt, dass der das auch in Relation setzt zu deinem Alter und das alles mal bedenkt. Und wenn du dir ganz viel Mühe machen willst und du die Kraft dazu hast, dann geh auch noch zu einem zweiten Facharzt. Je mehr Meinung du von fachkundiger Seite hast, desto besser kannst du es für dich entscheiden. Ja, glaub bloß nicht einem Arzt alleine. Ja, der Meinung bin ich ja sowieso auch, ne? Ja. Und deine Lebensqualität ist trotz der Behinderung ja ganz okay, ne? Und meine Bücher und meine Musik, Domian. Was? Welche und Musik? Deine Sendung, wenn ich hier in der Nacht sitze. Es ist, als wenn man dazugehört. Ja. Zum Zuhörerkreis. Das ist so toll. Wir sind so eine kleine Gemeinde hier nachts. Ja. Was für Musik? Oh, ich möchte nicht wissen, wer da alle vorsitzt. Das überhaupt die Alten können sich auch ganz vorstellen. Man kann nicht mehr so schlafen. Manchmal möchte ich auch durch die Kamera gucken oder durchs Mikrofon schielen und mal gucken, wer so alles hier uns versammelt ist. Ich wollte dich gerade aber noch fragen, was für eine Art von Musik magst du so gerne? Quer durchs Beat, würde ich sagen. Rudolf Schock ist mein Liebling. Das ist natürlich aus alten Zeiten ein großer Tenor. Ja. Ach, das ist so wunderbar. Da war ich noch Kind, da trat er im Blauen Bock auf oder bei Coolen Kampf oder so. Ja. Deswegen sagt der Name mir noch was. Mensch, Ilse, das muss gut bedacht werden. Ja, ich habe noch eine hohe Lebensqualität, kann ich wohl ehrlich sagen. Ja, und die sollte man... Weil ich mir das selber machen kann und weil es mir so gut geht noch, ne? Und die sollte man auch sehr wertschätzen. Ja, das tue ich auch. Ja, und solange es mir noch gut geht, ne? Und vielleicht sollte man auch nicht immer, aber das ist jetzt keine Beratung, aber ich sag's nur mal so, man sollte vielleicht auch nicht immer alles machen, was medizinisch möglich ist. Ja. Hol dir Rat. Hol dir mindestens einen, wenn nicht zwei Ratschläge von Fachärzten und dann muss man weiter gucken. Ja. Ja? Ja. Ach, das ist ja so toll, dass ich mal durchgekommen bin. Ich habe das schon so oft versucht. Deine Sendung ist so toll. Ich freue mich sehr, dass wir beide uns kennengelernt haben, Ilse. Ja, und wünsche ich freue mich auch, das sag ich dir. Und wünsche mir, dass du gut beraten wirst von den Ärzten. Und ja, danke. Und deine Bücher, du. Der Gedankenleser, überleg mal, was wir so zusammen reden. Ja, einfach. Ja. Genau. Total toll. Ich danke dir. Da muss auch mal einer drauf kommen, ne? Es gibt ja so viel, was man gar nicht weiß, was ich alle aus deiner Sendung auch gelernt habe. Ja, was man hier alles mitkriegt, das sage ich dir. Ja, wo soll ich denn noch was lernen, ja, ne? Ja, genau. Ilse, danke, dass du angerufen hast. Und ich danke euch. Alles Gute von Herzen wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Tschüsschen. Ciao. Wir haben 1.33 Uhr und ich möchte euch gerne unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sagen. Morgen sind wir nicht im Fernsehen, ausschließlich im Radio bei uns live. Und unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, dann wieder im Fernsehen, heißt Doppelleben. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die zum Beispiel Armut vorgaukeln, aber ein zweites geheimes Leben in Saus und Braus führen. Oder mit Leuten, die neben ihrem offiziellen Beruf noch einen ganz anderen Beruf haben, einen geheimen Beruf, oder die neben ihrem heterosexuellen Leben ein geheimes, anderes sexuelles Leben führen. Vielleicht ein bisexuelles Leben und niemand weiß davon. Ja, oder die in komplett vielleicht zwei verschiedenen Familien leben und die Familien untereinander wissen gar nichts voneinander oder von diesem Menschen, dass dieser Mensch dieses Doppelleben führt. Doppelleben können so vielschichtig sein. Wenn ihr uns von eurem Doppelleben erzählt, das ihr vielleicht lebt oder gelebt habt und erzählen wollt, dann meldet euch doch bitte an unter domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch vor der Sendung an. Unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, Doppelleben. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht und hier ist Susanne, die ist 32. Guten Morgen, Susanne. Hallo, Domian. Hallo, Susanne. Hallo. Ich habe ein etwas bedenkliches Thema und zwar am 10. Mai ist ja Muttertag. Ja. Und ich bin eigentlich auch Mama und sogar schon zweifacher, aber leider verwaist. Das heißt, Kinder sind gestorben. Genau, ich habe eine doppelt leere Wiege. Wie alt waren deine Kinder, als sie gestorben sind? Also ich habe am 13.12.2011 mein erstes in der 9. Woche verloren. Achso, in der Schwangerschaft. Genau. Ja. Und mein zweites, jetzt voriges Jahr, am 26.09.13 halt, in der 22. Woche. Und es ist sehr schlimm. Und warum hast du die Kinder verloren? Ja, das erste aufgrund, ja, wo man es halt nicht weiß, was halt in der frühen Schwangerschaft passieren kann, ne, in den ersten 12 Wochen, wo eigentlich keiner so genau weiß, warum. Und jetzt mein Emil, wir wussten auch, dass es ein Junge war, den habe ich verloren aufgrund eines Keims, den eigentlich jede Frau, jeder Mensch so in sich hat. Und das hatte man vorher nicht diagnostiziert, nicht mitbekommen? Nö, soweit nicht, aber ich habe ja jetzt von meiner Frauenärztin erfahren, dass man das hätte schon sehen können. Mhm. Also mein Frauenarzt hat halt spezielle Untersuchungen nicht gemacht. Achso, da liegt ein Versäumnis sogar vor. Vermutlich schon. Also ich möchte jetzt auch niemanden anklagen, das bringt mir mein Sohn nicht oder bringt uns unseren Sohn nicht zurück. Bleiben wir bei dem Sohn, das war die 22. Woche, das ist ja schon ein weit entwickeltes Kind. Genau. Wie hast du das Kind verloren? Also hast du es geboren? Ich habe erst lebendig zur Welt gekommen. Also man hat uns gesagt, er ist während des Geburtsvorgangs im Geburtskanal schon gestorben, aber ich kann mir das schlecht vorstellen. Hat man diese Geburt künstlich eingeleitet? Genau. Weil man sagte, das Kind ist lebensunfähig und wir müssen das Kind... Genau, richtig. Aber da lebte das Kind noch. Eigentlich schon, ja. Wenn man die Geburt nicht künstlich eingeleitet hätte, was wäre dann passiert? Also bei mir war es so, ich bin ja eingeliefert worden ins Krankenhaus und man hat mir gesagt, also aufgrund dieses Keims, der den Gebärmutterhals aufgeweicht hat und beide Muttermünder aufgeweicht hat. Ach so. Ist es so, also es war eigentlich ein Zufallsbefund. Ich bin morgens ganz normal zur Toilette, mein Freund ist zur Arbeit und ich habe meinen Freund angerufen und ich war eigentlich fertig mit dem Wasserlassen und auf einmal lief mir wie, ich sag mal, Urin so ein bisschen daneben. Mhm. Habe ich gedacht, ich habe einen Blasenanriss. Das habe ich im Internet gelesen, das kann mal sein. Mhm. Das muss auf jeden Fall untersucht werden. Und ich habe ihn sofort angerufen. Wir sind sofort ins Krankenhaus per Taxi. Ich habe mich nicht viel bewegt. Und musste ich halt auch ewig warten. Und dann hat man mir sofort gesagt, ja, Sie müssen sofort liegen bleiben. Sie dürfen nicht mehr aufstehen. Und hin und her, ich wusste gar nicht, was los ist. Und ja, man hat mir dann gesagt, dass ein Keim, der sogenannte Staphylococcus aureus, den eigentlich jeder Mensch in sich trägt, der hat bei mir Überhand gewonnen. Mhm. Und was war jetzt der Grund, die Geburt einzuleiten? Ja, dass dieser Keim quasi den Gebärmutterhals aufgeweicht hat und beide Muttermünder eröffnet hat. Und das ist ein schlechter Keim. Also der ist halt aufgestiegen. Ach so, das heißt, das Kind wäre ohnehin gestorben, wenn auch nichts passiert wäre, wenn die Geburt nicht eingeleitet worden wäre. Ich habe einen vorzeitigen Blasensprung gehabt durch diesen Keim. Das heißt, das Kind wäre gestorben? Also eigentlich nicht, aber das Kind, durch den vorzeitigen Blasensprung hat das Kind sich nicht weiterentwickeln können. Mhm. Das heißt, ich war in der 22. Woche und die Ärzte sagen, lebenserhaltende Maßnahmen ergreifen müssen, das besteht erst ab 24. Woche. Ah, ja. Und wir haben versucht, dass ich das Kind bis 24. Woche, 25. Woche halte. Und aber es ging nicht. Nein, ich habe dann halt mitten in der Nacht einen Blasensprung gehabt und mein Kind ist dann leider nicht mehr zu retten gewesen. Und ich musste mich entscheiden. Ich war fieberfrei, mir ging es völlig gut. Mhm. Und man hat mir gesagt, ich muss mich entscheiden. Also entweder ich möchte mein Kind leben lassen, also quasi bis 24. Woche, bis es, Aber was war die Entscheidung jetzt? Zwischen was musstest du dich entscheiden? Ich musste mich entscheiden. Ich habe mein Kind ja, wie gesagt, 22. Woche war der Blasensprung. Mhm. 24. Woche hätten die Ärzte was machen müssen. Mhm. Das heißt, ich hatte keine Anzeichen von Infektionen oder irgendwas. Ich hatte keine Anzeichen von Venen und gar nichts. Und die Ärzte haben mich gefragt, wollen Sie Ihr Kind weiterhin 2 Wochen halten bis zur Lebensfähigkeit, bis 24. Woche? Okay, das ist die eine Entscheidung. Also halten das Kind bis zur 24. Woche. Genau. Und oder? Irgendwann nimmt die Natur ihren Lauf und dass die Venen plötzlich sowieso kommen und dass das Kind abgestoßen wird, sage ich mal. Oder? Also die Entscheidung lag gar nicht wirklich bei dir. Es hätte auch sein, du hättest dich vielleicht entscheiden können, aber die Natur hätte vorher gegen dich entschieden. Genau, aber ja, hätte, wäre, wenn, aber das hätte es nicht gewesen. Aber das heißt, du machst dir in gewisser Weise Gedanken, dass du dich darauf eingelassen hast? Aber die Ärzte haben zu mir gesagt, also wir können Sie jetzt hier liegen lassen mit Thrombose spritzen und keine Bewegung und hin und her und so weiter und so fort. Aber das tut mir gerade ziemlich weh, Entschuldigung. Mhm. Aber es kann natürlich sein, weil Ihr Kind braucht Fruchtwasser fürs Gehirn, für die Lungen und für die Motorik. Mhm. Das ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, ich habe mich eigentlich gegen mein Kind entschieden, weil es wäre vielleicht mit schwersten Behinderungen zur Welt gekommen. Oder vielleicht vorher auch schon tot geboren worden von allein, das kann auch sein. Also die Chance, ein gesundes Kind zur Welt zu bringen, war dann eigentlich gleich null, ne? Nicht gleich null, aber sehr gering, sagen wir es so. Also dass ich ein gesundes, also dass das Kind zur mit Lebensfähigkeit zur Welt gekommen wäre, die Chance war sehr gut, aber die Lebensfähigkeit war eingeschränkt mit starken Behinderungen. Ich merke, eine sehr brisante Situation für dich und dein Partner stand ja sicherlich zur Seite. Ja. Ja. Hast du das Kind, es war ein Junge, hast du gesagt, hast du ihn dann gesehen, als er auf Ich habe meinen Emil im Arm gehabt, ja. Wie groß war Emil? 25 Zentimeter. Ja. Wie sah er aus? Wunderschön. Mhm. Also es war wirklich, ich muss das wirklich loben, unser Krankenhaus, die Diakonin, die kam, die hat ihn gesegnet und die Ärzte haben auch gesagt, also nebenbei mal für die Ärzte Hut ab, wo ich gedacht habe, die machen das jeden Tag. Ja. Die haben gesagt, Frau Neugebauer, Sie haben ein wunderschönes Kind zur Welt gebracht und am liebsten würden wir uns hinsetzen und mitheulen, aber die Zeit haben wir einfach nicht. Und ist der kleine Kerl dann ordentlich und würdevoll beerdigt worden? Ja, das haben wir. Also ab 500 Gramm besteht ja Bestattungspflicht. Mhm. Also Emil hat 390 Gramm gehabt. Mhm. Aber wir haben trotzdem uns für ein Grab entschieden und haben ihn... Jetzt hast du zweimal ein Kind verloren. Ja. Und das letzte ist noch gar nicht so sehr lange her. Nein. Hast du in irgendeiner Weise irgendwo Hilfe bekommen? Ja. Bei wem? Also ich, da mache ich mich jetzt halt auch stark am 10. Mai. Wir haben einen Stand bei uns in der Stadt, in der Innenstadt. Da wollen wir halt auch andere Betroffene ansprechen. Ja, Leute, wendet euch an uns. Es gibt uns. Ja, in welcher Stadt ist das? In Hannover. In Hannover. Und ja. Wer ist wir? Wer sind wir? Also das ist der Verein Leere Wiege. Mhm. Und das ist... Und da treffen sich Menschen, die ein ähnliches Schicksal haben, wie du es hast. Genau. Es gibt ja darüber hinaus auch, ich weiß ja, ob du es weißt, in dem bundesweit sehr groß vertretenen Verein, Selbsthilfegruppe Verwaiste Eltern. Kennst du das? Das habe ich durch wildes Googeln ja. irgendwie mal gelesen. Und auch da finden sich Eltern zusammen, die ihre Kinder verloren haben, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe ja oft mit Mitgliedern dieser Vereinigung schon gesprochen und habe sehr gute Dinge gehört. Vielleicht wäre das für dich auch noch eine Möglichkeit, dich vielleicht an die Menschen auch noch zu wenden. Auf jeden Fall bist du jetzt aktiv und gerade am Muttertag und möchtest gerne vielleicht auch anderen Betroffenen durch deine Aktivität ein wenig zur Seite stehen. Ja, das ist noch nicht lange her und vor allem, ich habe eigentlich quasi, du hast mit deinen Vorrednern doch allgemein sehr viele Themen angesprochen. Also das trifft mich doppelt und dreifach, das heißt Doppelleben. Mein Mann hat eine psychische Erkrankung von Kindesbein an. Ich bin Krankenschwester, ich weiß, was im Pflegeheim los ist. Also ich habe... Achso, du bist auch Krankenschwester, dann kannst du es ja noch besser beurteilen, alles, was da passiert ist mit dir. Ja. Hast du schon ein Kind? Oder noch? Nein, leider nicht. Ist das jetzt eine unglückliche Verkettung, diese beiden Unglücke? Besteht die Chance, dass du auch irgendwann ein gesundes Kind zur Welt bringen wirst können? Also der Oberarzt war sehr trocken, keine Zeit. Der hat gesagt, Mensch, Frau Neugebauer, Sie sind 32 Jahre alt, Sie können noch 8 Kinder zur Welt bringen. Also an mir liegt es überhaupt nicht und es lag auch nicht an meinem Kind. Also es war eigentlich nur ein Unglück. Genau, vom Hormonhaushalt. Tragisches Unglück, ja. Ja, das Kind ist ja kerngesund gewesen, also es war nichts. Weißt du, der Arzt hat natürlich inhaltlich recht, aber das darf er doch niemals einer Frau sagen, die gerade ihr Kind verloren hat. Also der kam rein und es war der Oberarzt, der hatte keine Zeit. Und ne, deswegen dieses Thema Kliniken, keine Zeit oder auch Altenheime oder irgendwas. Ist ja, so unglücklich ist man mir begegnet, obwohl ich war mit dem Krankenhaus, mit den Schwestern top zufrieden eigentlich, obwohl die keine Zeit dann hat. Aber ich weiß ja, wie es ist. Ja. Das ist mein Beruf. Susanne, mir tut das wirklich aus tiefem Herzen leid, was dir passiert ist. Ich finde auch gut, dass du dich da jetzt engagierst. Das ist für andere Menschen gut und das tut dir auch gut. Vielleicht sagst du noch für die Interessierten in Hannover, wo genau euer Stand zu finden ist am Sonntag. Also das ist am Kropfgang. Mhm. Das ist am 10. Mai von 10 bis 16 Uhr eigentlich. Ich selbst bin vertreten von 12 bis 16 Uhr. Mhm. Und ja. In Hannover, genau. Kröpke, Hannover, ja, U-Bahn-Station, die Leute wissen dann schon. Die wissen dann Bescheid, ja. Ja. Liebe Susanne, ich bitte dir jetzt sehr, sehr gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin, mit der Christina an. Mhm. Ich glaube, das wäre nicht schlecht. Ja. Ja. Lieber Domian, ich wollte noch was sagen. Ich bin auch ziemlich aufgeregt, weil ich habe nie gedacht, dass ich durchkomme und ja, ich wollte dich einfach loben, dass ich es klasse finde, was du machst. Ich verfolge dich, seit ich 17 bin, also ganz lange schon. Und eigentlich im Endeffekt, ich möchte einfach allen Mut machen, sich zu trauen, anzurufen. Ja. Ja, ich danke dir sehr herzlich für die freundlichen Worte, Susanne. Danke. Und ich wünsche dir wirklich von Herzen viel Kraft, dir und deinem Partner. Und alles Gute und dass ihr jetzt die Zeit, ihr seid ja jetzt auch noch in der Trauerzeit, dass ihr diese Zeit gut überstehen werdet. Ja, und das Erste ist das Schlimmste, das hat uns unsere Schirmherrin hier vom Verein Leere Wiege auch gesagt. Mhm. Das ist jetzt das erste Jahr, das Schlimmste. Ja. Genau, so ist das. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von der Christina zurückgerufen. Ruft die mich dann auf Festnetz an, jetzt hier, auf meine Nummer? Ja, wenn du das möchtest, dann werden wir das so machen, ja. Okay, danke schön. Liebe Susanne, alles Gute von Herzen. Ja, wünsche ich ebenso. Dankeschön, okay. Tschüss. 1:47 Uhr. Unser Thema übermorgen heißt Doppelleben. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die in irgendeiner Weise in ihrem Leben schon mal ein Doppelleben geführt haben. Vielleicht ein streng geheimes Doppelleben. Vielleicht ist es aufgeflogen oder vielleicht seid ihr sogar mittendrin in dem Doppelleben noch. Das ist das Thema übermorgen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Hier ist Sonja. Sonja ist 36. Guten Morgen, Sonja. Hallo Domian. Hallo Sonja. Ich rufe an, weil der Herr sich da vorhin geäußert hat über den Bericht über Altenheime. Ja. Und zwar, also ich arbeite selbst im Altenheim. Mhm. Und zu dem Überprüfen muss ich sagen, das findet statt. Wir werden überprüft, unangekündigt. Wie oft kommt das vor? Das kommt jedes Jahr vor. Einmal im Jahr? Einmal im Jahr durch ganz NRW. Aber da wird jedes Haus ist ein bisschen wenig, ne? Das stimmt. Mhm. Das ist der MDK, der das macht. Mhm. Und im Prinzip ist es lächerlich, weil bis diese Leute auf den Stationen sind, stehen die Besetzungen und... richten alles her. Genau. Mhm. Du bist Pflegekraft in diesem Heim. Genau. Ja. Wie lange schon? Wie viele Jahre schon? Schon bald 15 Jahre. Ja, dann weißt du wirklich Bescheid. Ja. Wenn du so etwas hörst, hast du die Sendung heute auch gesehen? Nee, die habe ich leider nicht gesehen. Aber man liest das ja immer wieder, solche Berichte oder hört davon. Wie schätzt du das ein? Glaubst du, dass das sehr verbreitet ist? Ja, das glaube ich. Also man kriegt es ja auch mit teilweise, dass die Leute überfordert auch sind. Oder es werden Umschulungen gemacht. Da werden Leute in diesen Beruf reingesteckt, die überhaupt nichts da zu suchen haben und mit dem Beruf gar nichts anfangen können. Was für Leute zum Beispiel arbeiten da, die eigentlich da gar nicht hingehören? Zum Beispiel vom Bergbau, um ganz lapidar zu sagen. Da sind auch schon Umschulungen gemacht worden. Wie lange dauern diese Umschulungen? Das sind auch komplette 3 Jahre. Ach so, okay. Gut, dann lernen sie es ja, wenn sie es 3 Jahre dann... Ja, aber entweder, ja, ich sage immer, entweder hat man das Gefühl dafür oder halt nicht. Mhm. Und nur um vom Arbeitsmarkt zu sein und jemanden ins Altenheim zu stecken, weiß ich nicht. Was ist mit dem Hintergrund deiner Erfahrung? Was ist das größte Problem in den Pflegeheimen? Das größte Problem ist der Stellenabbau. Mhm. Dass auch immer mehr geschrieben werden muss. Man muss ja im Prinzip alles aufführen. Also vom kleinsten Pups angefangen, ne, muss alles eingetragen werden. Man ist mehr mit Schreiben beschäftigt, als dass man sich mit dem Mensch an sich beschäftigen kann. Das ist halt das Traurige. Kann man das so sagen? Wie viel Zeit hast du für einen schwerst Pflegebedürftigen pro Tag? Wie viel Zeit hast du, dich mit dem zu beschäftigen? Wenn man jetzt einen Bettlägerbewohner hat, so um die 40 Minuten, hätte man Zeit. Allerdings hat man dann morgens einen kompletten Bereich zu versorgen von, ich sag mal, 10 Bewohnern. Mhm. Und wenn dann da die Schellen gehen, muss man auch raus. Und gerade die Leute, die jetzt halt eine geringere Pflegestufe haben, Pflegestufe 1, nehmen halt mehr Zeit in Anspruch durch irgendwelche Sachen, die sie da gerade haben, als jetzt dieser Bettlägerige. Mhm. Der kommt dann eigentlich zu kurz, für den diese Zeit eigentlich zuständig wäre. Das heißt, es kommt ja zu der körperlichen Pflege und dem Füttern eventuell, sollte ja eigentlich auch noch, sofern das möglich ist, mal ein nettes Wort sein und mal ein bisschen reden mit den Leuten. Ja. Geht das überhaupt noch? Man zerreißt sich ja mehr oder weniger. Also ich gehe mit einem schlechten Gewissen auch teilweise nach Hause. Ne? Das wollte ich dich auch gerade fragen. Wenn du das selbst auch sehr kritisch siehst, musst du doch eigentlich in einem beständigen Gewissenskonflikt sein. Ja, ist man auch. Da kriegt man, also wie der Mann vorhin schon sagte, dass er Angst kriegt vom Altwerden, das kriege ich da auch. Mhm. Gibt es solche Missstände auch in deinem Heim? Zum Teil. Also jetzt nicht jetzt mit dieser Gewalt oder sonstiges, das nicht, aber sehr oberflächliches Arbeiten habe ich auch schon häufiger gesehen. Oder dass, wenn man zum Spätdienst kommt, man erstmal die Leute umziehen muss, weil sie nass sind, ist auch häufig der Fall. Wenn du das dann so mitbekommst, es ist deine Arbeitsstelle, es ist halt auch deine Existenz. Mhm. Wie verhältst du dich dann? Sagst du das der Pflegeleitung? Ja, das ist sehr schwierig, ne? Ich meine, ich bin schon eher so der Rebell und das merken auch die Bewohner wie auch die Kollegen. Aber es ist halt schwierig, sich da durchzusetzen, ne? Weil man Angst hat, eventuell Nachteile zu erfahren oder gar rauszufliegen. Ja, oder man kriegt eine Abmahnung oder man sucht danach Dinge, um einen halt loszuwerden, wenn man ein Störenfried ist, ne? Das macht wirklich Angst, wenn man das so hört. Ich meine, so ein Film, Günter Wallraff spitzt ja auch gerne zu, dann denkt man, naja, vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Aber wenn ihr mir das, die ihr da arbeitet, hier auch so erzählt, hat das für mich noch ein viel größeres Gewicht und macht wirklich Angst. Was sind neben dem Personal, was wären deine Vorschläge, dass man diese skandalöse Situation verbessern könnte? Das ist schwierig, weil es doch, ich sag mal, auch die Leute jetzt auch gerade die in der Politik sind und Dinge beschließen, die haben ihre Schäfchen ja im Trocknen. Die brauchen nicht uns alt, wenn ja keine Sorgen machen. Mhm. Für irgendwelche Zulagen, die wir da kriegen können oder halt mehr an Personal. Auch jetzt hier grüne Damen haben wir, die versuchen es zu unterstützen, aber es sind halt auch keine gelernten Kräfte. Die können sich zwar da hinsetzen und denen was vorlesen oder mit denen singen, aber wirklich da fehlt es an Pflegekräften. Du meinst, dass die Leute, die in den politischen Gremien entscheiden, letztendlich so wohlhabend sind, dass sie gar nicht konfrontiert sind mit diesen Zuständen, weil sie private in privaten Pflegeheimen sind, in besser geführten oder sogar zu Hause ihre Pflegekräfte haben? Ich wollte gerade sagen, die kommen nicht ins Altenheim, die werden zu Hause gepflegt. Mhm. Insofern wissen sie gar nicht, was, ich sag mal, despektierlich unten, was unten alles so passiert. Nee, und wenn die Wahlen sind, dann wird sich angekündigt, und dann aus NRW, ich will jetzt nicht den Namen nennen, kommen sie dann ins Altenheim mit Kamera und überhaupt. Mhm. Und da ist dann alles schön und schick. Und in Wirklichkeit sieht es ganz anders aus. Ich zuckte gerade zusammen, als du von Stellenabbau sprachst. Ich war bisher immer davon ausgegangen, dass einfach nicht mehr Leute eingestellt werden. Aber es scheint ja schlimmer zu sein. Es werden ja sogar Leute entlassen. Ja, auch. Mhm. Und wie gesagt, dann sind da halt unter anderem Leute bei, ich meine, ich will jetzt nicht alle bei einem Kampf stellen, und aber da sind dann halt auch Leute dabei, die für diesen Beruf einfach nicht gemacht sind. Mhm. Und das merken auch die Bewohner, ne? Ist es auch so, was ich vorhin gesagt habe, dass diejenigen, die keine wachsamen Verwandten haben, die vielleicht jeden Tag oder zweimal in der Woche vorbeikommen, dass das wirklich die ganz armen Verlierer sind? Ja. Das habe ich jetzt selber am eigenen Leib gespürt, als meine Tante jetzt im Krankenhaus, also Krankenhaus ist noch schlimmer, würde ich sogar sagen, wenn man da nicht hingegangen ist oder ich jeden Tag hingegangen wäre, hätte die nichts zu essen und nichts zu trinken bekommen. Unglaublich. Unglaublich. Ja. Und das in Deutschland. Und es sind irgendwie so viel Steuereinnahmen im Moment da, dass sie gar nicht wissen, wohin damit, anstatt das in diese Bereiche zu pumpen. Also man ist fassungslos, wenn man das hört. Ja, ist auch wirklich so. Und das ärgert einen auch, ne? Absolut. Sonja, ich danke dir für deine Rückmeldung. Ich bin sicher, dass wir im Laufe der Woche noch mehrere Rückmeldungen zu diesem Thema bekommen. Vielen, vielen Dank und dir alles Gute für deine wichtige und tolle Arbeit. Okay, danke schön, Domian. Dir alles Gute. Danke schön, tschüss. Tschüss. Und hier ist ein junger Mann mit dem schönen alten Namen Erich. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo, Domian. Grüß dich. Hallo, Erich. Über was reden wir noch? Ja, ich hatte bei DSDS teilgenommen in diesem Jahr im Casting. Ich habe es nicht verstanden. Du sprichst mit der Freisprechanlage, ne? Nee, ich bin am Telefon direkt dran. Das klingt so hallig. Wo bist du? Warte mal, ich benutze einen anderen Raum. Das ist ja prima. So, ist das jetzt besser? Mhm. Super, ich war dieses Jahr im DSDS-Casting dabei. DSDS-Casting, das verstehe ich jetzt, ja. Mhm. Ja, und bin leider nicht weitergekommen aufgrund meiner Figur. Ich habe 140 Kilo. Da hat man gesagt, das ist nichts, wir brauchen was fürs Auge. Der Zuschauer muss sich auch erfreuen können. Mhm. Warst du denn schon im Fernsehen zu sehen gewesen? Nein, die wollten mich deswegen gar nicht reinlassen. Ach so ganz früh aussortiert. Ganz früh aussortiert. Ja. Ich fand das dann irgendwie schade, weil ich habe mittlerweile eine Single rausgebracht. Moment mal, haben die dich aussortiert nur aufgrund deines Äußeren? Ja. Die ja. haben dich nicht singen hören? Die haben mich nicht singen lassen, die haben mich sofort aussortiert aufgrund des Äußeren. Das ist ja heftig. Ja. Und du meinst, dass du gut singen kannst? Ja, ich habe mittlerweile eine Produktionsfirma gefunden. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnen darf. Du kannst erwähnen, dass du eine Firma gefunden hast, kein Ding. Und du hast so eine Single gemacht? Ich habe eine Single gemacht, genau. Ja. Unter dem Label auch, unter der Produktionsfirma. Ja. Man kennt mich unter Alex Herbing. Ich bin mittlerweile auf vielen Stadtfesten unterwegs, im Essener Raum. Was für eine Art von Musik machst du denn oder was singst du? Ich singe Schlager und Ballermann. Ah ja, okay. Und bin mittlerweile, wie gesagt, sehr erfolgreich. Meine Single heißt Amsterdam. Aha. Bekommt man jetzt auch überall mittlerweile. Wir haben wegen der großen Nachfrage auch jetzt auf Audio umgestellt. Gab es schon mal einen Schlager vor vielen Jahren, der hieß Amsterdam? Genau, von Cora. Genau, von Cora. So genau, ist es. Den habe ich gecovert jetzt. Den hast du, ja, schöner Song. Ja, schön, weil wir Song. Wollten was haben, was nicht so oft gecovert wird. Ja. Ein Stern oder Cowboy oder so wird so oft gecovert und wir haben gesagt, wir nehmen den, der wird nicht so oft gecovert. Und den wollten wir jetzt als Download oder haben den als Download rausgebracht und jetzt war die Nachfrage so groß, haben wir gesagt, wir machen den zum Ende des Monats hin als Single-CD, dass man den auch als Audio-CD bei der Person oder sonstiges kriegt. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass die dich da nicht genommen haben. Ja, wollte ich auch den Leuten sagen. Also man soll sie nicht unterkriegen lassen. Man soll trotzdem mal sie weiterarbeiten, weitermachen. Genau. Es hatte bei dir damals der Dominik Münch angerufen, der bei dir rausgeflogen ist in der Sendung. Ja. Da fand ich nicht ganz okay, was der gesagt hat und auf die Schiene will ich auch gar nicht fahren. Man soll einfach den Kopf oben halten, wenn einer sagt, er kann das, er will das, dann soll er weitermachen. Dann ja. soll er für sich kämpfen, auf jeden Fall. Egal wie er aussieht. Und vor allen Dingen, du hast jetzt keine Knebelverträge von RTL oder von wem auch immer. Nein, ich habe auch von der Produktionsfirma, wo ich jetzt bin, keine Knebelverträge, der lässt mich frei und schalten und walten. Der steht mir sehr im Rücken, dass mein lieber, der heißt mit Michael mit Vornamen, der tut alles für mich und Erich, wir arbeiten auch am Album. Ich habe in meinem Leben so viele Künstler mitgekriegt, die ihren eigenen Weg gegangen sind, obwohl sie 100.000 Mal irgendwo abgelehnt worden sind. Mhm. Ich finde auch, wenn man das wirklich will und wenn man mit Leidenschaft dabei ist, dann sucht man sich einen anderen Weg. Und vielleicht bist du, auch wenn du ein bisschen dicker bist, genau so ein Typ für so Musik und machst gute Stimmung und die Leute mögen dich und dann ist es doch wunderbar. Also ich habe mittlerweile eine Homepage, ich habe eine Facebook-Seite, wie gesagt, unter Alex Herbing kennt man mich. Ja. Ich bin also mittlerweile auf vielen Stadtfesten unterwegs. Ich bin überall. Sehr gut. Man nennt mich wegen meiner Figur auch den Party-Schlagerpanzer. So, ich muss mich jetzt von dem Party-Schlagerpanzer verabschieden. Es war trotzdem sehr schön, bei dir in der Sendung zu sein. Ja, Erich, ich wünsche dir wirklich viel Erfolg und alles Gute. Und zeig's denen mal von DSDS, dass du so alleine kannst. Mach ich. Alles Gute. Tschüss. Okay, danke. Ciao. Tschüss. So, liebe Leute, der Technik heute Nacht, Alina Marquis. Morgen sind wir ausschließlich im Radio, in 1 Live, mit einer freien Themennacht und übermorgen wieder Radio und Fernsehen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema Doppelleben. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage zu den Radiozuhörern bis morgen und zu den anderen dann bis übermorgen. Bye bye. Tschüss.